Kapitel 1 von Der Waldteufel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Waldteufel von Robert Kraft. Kapitel 1. Ein Kindsraub. Wir befanden uns in Nordaustralien und wohnten der Eröffnung jener Eisenbahnlinie bei, welche jetzt die Hafenstadt Rupertown mit dem im Inneren liegenden Canefield verbindet. Mitten im Busch wurde feierlich die letzte Schwelle gelegt, aus Zedernholz bestehend, und die Nägel waren goldene. Natürlich war dies nur pro forma. Schwelle und Nägel wurden dann wieder mitgenommen und durch gewöhnliche ersetzt. Sonst wären sie nicht lange dort liegen geblieben. Auch die Aufräumungsarbeiten waren beendet, das Zeltlager wurde abgebrochen, in Eisenbahnzüge verladen und mit dem Personal nach der Küste zurückbefördert. Die Ingenieure blieben bis zuletzt, sie wollten sich noch einige Tage durch Jagd ergötzen, was bisher nicht möglich gewesen war, weil das Direktorium sehr mit Beendigung der Arbeit getrieben hatte. Da kam ein Ingenieur, Mr. Russell, welcher auf dem vorgeschobenen Posten beschäftigt gewesen war, mit einem Arbeiterzug und brachte eine aufregende Nachricht mit. Dem Squatter Harrison ist sein jüngstes Kind von einem Gorilla geraubt worden, und der Affe ist mit seiner Beute in den Busch geflohen. Soweit wir jetzt erfuhren, waren die Tatsachen folgende. Dick Harrison war ein Pionier der australischen Wildnis. Seine Farm lag am weitesten im Inneren am Victoria-Fluss, 6 englische Meilen südlich von Canefield, welches damals aber nur eine kleine Ansiedlung mit Faktorei war und erst durch die neue Eisenbahn eine blühende Stadt zu werden versprach, was sie denn jetzt auch ist. Eine eigentliche Farm besaß Harrison nicht. Er baute nicht mehr an, als was er für sich, seine Familie und Leute bedurfte. Er trieb vornehmlich Schaf- und Rinderzucht, und so kam es, dass fast die direkte Umgebung der Ansiedlung in noch völliger Wildnis dalag. Die Schafe und Rinder weideten zu jeder Jahreszeit im Freien, sich ganz selbst überlassen, nur von einigen berittenen Hirten beobachtet, welche verirrte Tiere zurückbrachten und wurden nur einmal im Jahr in die Pferche getrieben, wo man den neugeborenen Tieren das Brandzeichen eindrückte, die Schafe schor und die fetten Rinder absonderte, um sie nach der Küste zu überführen, wo sie verkauft wurden. Die Käufer kamen stets selbst auf die Farm, es fragte sich nur, wie viel Tiere man wohlbehalten an die Küste brachte. Danach wurde bezahlt. Eine solche Zeit war eben jetzt. Die Schafe wurden geschoren, die zurückgebliebenen Rinder befanden sich in der Pferch, die meisten der Hirten waren auf Transport. Harrisons Familie bestand aus seiner Frau, einer Tochter von 18 Jahren, einem Sohne von 16 und einem späten Nachkömmling, einen Knaben von 2 Jahren. Wir alle kannten Harrison aus Canefield, wo er sich zur Zeit mit seiner Familie wegen des Rinderverkaufs aufgehalten hatte, und wir alle hatten den biederen Squatter, seine freundliche Frau und seine frischen Kinder liebgewonnen. Und bei dem jungen Russell war es wohl auch noch mehr der Fall betreffs der schönen Susan. Wenigstens hatte er es sich nicht nehmen lassen, gestern Morgen bei Sonnenaufgang sein Pferd zu satteln und nach der Ferne zu reiten, um von den wackeren Leuten nochmals Abschied zu nehmen. Die Familie und Russell wollten sich an den Frühstückstisch setzen. Der kleine Henry spielte noch draußen unter der Aufsicht eines alten Schwarzen, eines Hausdieners, dem man immer das Kind sorglos anvertraute. Es war ja auch absolut keine Gefahr vorhanden. Reißende Tiere gibt es in Australien nicht, mit Ausnahme der Dingos, wilden Hunden, welche aber nie einen Menschen anfallen. Giftschlangen hatte man nie gesehen, ebenso wenig waren Giftbären bekannt, und außerdem hütete der alte Neger das Kind mit zärtlicher Liebe wie seinen Augapfel. In der Umgebung trieben sich zwar viele Eingeborene herum, nur von der Jagd lebend, aber das waren eben die besten Schützen des Hauses. Denn Harrison zahlt ihnen einen bestimmten Tribut an Tabak und Mehl, und nun wachten die Wilden eifersüchtig darauf, dass kein fremder Stamm in die Nähe der Ansiedlung kam, sonst wäre ein Kampf bis aufs Messer entstanden. Eben sagte die Mutter zu Ralph, dem älteren Sohn, er solle die beiden doch holen. Als der alte Neger hereingestürzt kam, aschfarben, an allen Gliedern zitternd, keines Wortes mächtig. »Wo ist Henry?« schrien die Eltern gleichzeitig, von einer bösen Ahnung erfasst. »Der Waldteufel, der Waldteufel!« Mehr vermochte der Eingeborene erst nicht hervorzubringen. »Der Waldteufel hat ihn geholt«, heulte er dann und riss sich das Haar aus dem Kopfe. Endlich brachte man heraus, wo er sich zuletzt aufgehalten hatte, und dort hatte Henry eben der Waldteufel geholt. Vater, Sohn und Russell griffen nach den Büchsen und schwangen sich auf die Pferde, ohne die man nie den Busch betritt. Einige Hunde folgten von selbst. Der Platz, wo sich der Eingeborene mit dem Kinde zuletzt aufgehalten hatte, war bald gefunden. Er war nicht gar so weit von der Ansiedlung entfernt, freilich schon im weglosen Busch. Mit Schrecken konstatierte Harrison, ein erfahrener Buschjäger, außer der Fährte des alten Eingeborenen, die eines nackten, ungewöhnlich großen Menschenfußes. So musste Henry also von einem Eingeborenen geraubt worden sein. Warum aber war der Diener da geflohen? Und das Wunderbarste war, dass die Hunde sich weigerten, die Fährte aufzunehmen, während sie sonst stets den Eingeborenen folgten. Und der Fuß war so furchtbar groß. Harrison setzte der Fährte nach, und die drei waren noch nicht weit geritten, als sie etwas erblickten, was man gern in das Reich der Träume versetzt hätte. Am Saum eines Teewaldes, vielleicht 50 Meter entfernt, sahen sie eine menschliche Gestalt hocken, die den kleinen Henry in den Armen hielt und ihn hin und her wiegte. Als das Geschöpf die Reiter erblickte, sprang es auf, rannte noch einige Schritte am Wald entlang und dann hinein, immer den schreienden Henry im Arme. Das Geschöpf besaß menschliche Formen, lasse ich Russell selbst erzählen, war aber viel größer als ein Mensch, über 6 Fuß mindestens, und dann ging es auch noch mit geknickten Knien, aufrecht, ungeheuer stark gebaut, ganz nackt der Körper mit braunen Haaren bedeckt. Ich habe es ganz deutlich gesehen, 50 Meter ist nicht so weit, nur das Gesicht entging mir. Ich könnte darauf schwören, dass es ein Gorilla gewesen ist. Die anderen Herren, alles englische Ingenieure, waren derselben Meinung. Ein Gorilla in Australien? Die Westküste Afrikas ist die Heimat der Gorillas. Der Engländer wird von klein auf zu seinem künftigen Beruf erzogen. Alles andere wird vernachlässigt. Seine Bildung ist daher schrecklich einseitig. Dieser junge Russell war ein tüchtiger Ingenieur. Er hätte jede Schwierigkeit erst theoretisch mit Zahlen und dann praktisch überwunden. Aber in der Naturkunde war ein aus der deutschen Volksschule entlassener Bewanderter als er. So stand es auch mit den anderen Herren. Mancher englische Astronom ist am Himmel zu Hause und kann kein Weizenkorn von einem Roggenkorn unterscheiden. Ich war wohl der Einzige, der hier ein unbefangenes Urteil hatte. Miss Mary nicht ausgenommen. Ein Gorilla war es auf keinen Fall. Er hätte in diesem Klima keine Woche existieren können, und zudem stimmte Verschiedenes nicht. Doch hören wir erst weiter. Schießen durfte man nicht, weil das Kind getroffen werden konnte. Zu Karriere setzte man dem unheimlichen Räuber nach, der jedoch bald verschwand. An einem Baum hörte die Spur auf. Er war aufgebäumt, immer mit dem Kinde. Auch das Kindergeschrei hörte man nicht mehr. Offenbar hielt er ihm den Mund zu, oder es war tot. Der Affe hatte also seinen Weg von Ast zu Ast und von Baum zu Baum genommen. Man sah ihn nicht. Harrison vermochte eine solche Spur nicht zu verfolgen. Eingeborene hätten das wohl fertiggebracht, aber auf die war nicht zu rechnen. Die Australneger glauben nicht an einen Gott, jedoch an böse und gute Geister, welche ihnen Krankheiten oder gute Jagden schicken, und erstere führen den Namen Waldteufel, so etwa übersetzt, welche besonders bei Nacht ihr Unwesen treiben und Macht über die Menschen haben. Man stellt sie sich als menschenähnliche Geschöpfe vor, behaart, sehr groß, ebenso, wie es Russell jetzt beschrieb. Gerade in letzter Zeit hatten die Eingeborenen wieder viel davon gefabelt, wie sie einen Waldteufel gesehen hätten. Die Weißen hatten darüber gelacht, und nun war wirklich einer da. Ja, was war das aber? Ein Affe? In Australien? Ganz unbekannt. Ein wirklicher Waldteufel? Unsinn. Meiner Ansicht nach war es eben ein Eingeborener gewesen, der den Kindsraub wahrscheinlich begangen hatte, um dann Geschenke zu erpressen. Den mit Haaren bedeckten Körper hatten sich Russell und die anderen eingebildet. Sie hatten mit den Augen der Eingeborenen gesehen. Oder es mochte ja auch solche behaarte Menschen geben. Von früh bis abends suchten die drei, ohne wieder eine Spur zu entdecken. Dann musste Ralph nach der Farm reiten, um mit Nahrungsmitteln versehene Hirten herbeizuholen. Harrison verweilte im Busch, wo er den Affen zuletzt gesehen. Russell begleitete Ralph, denn seine Pflicht zwang ihn, sich beim Chefingenieur zu melden, konnte hier auch nichts helfen. Das war gestern geschehen, jetzt war es Mittag. Es war ein Gorilla, schloss Russell seine Erzählung. Alle Herren waren sofort entschlossen, sich nach der Farm zu begeben. Dazu war ein scharfer Ritt von wenigstens 5 Stunden nötig, denn ein Zug stand uns nicht mehr zur Verfügung. Aber wir können auch nichts tun, sagte Russell, wir sehen nur den Jammer der Eltern. Gleichgültig, wir müssen hin und erfahren, wie die Sache verläuft, entschied der Chefingenieur. Mr. Russell, haben Sie schon einen Gorilla gesehen? Fragte ich, während die Pferde gesattelt wurden. Gewiss, im Zoologischen Garten. Der Gorilla lebt in Afrika, in Australien gibt es gar keine Affen. Nach einigem Bedenken gaben das alle Herren zu. Lief er aufrecht? Aufrecht wie ein Mensch. Der Gorilla kann nicht aufrecht laufen. Nein? Höchstens an einem Stock. Und wenn er es einmal wenige Schritte ohne Stock tut, so balanciert er dabei mit den Armen. Zudem wird ein Gorilla nie größer als 6 Fuß. Alles andere ist Fabel. Es war ein Riese. Ich schätze ihn auf 7 Fuß. Dann war es kein Gorilla. Wir werden erfahren, was es gewesen ist. Wir ruhen nicht eher, als bis wir das Geschöpf haben, tot oder lebendig. Vorwärts, meine Herren, rief der Chefingenieur und schwang sich in den Sattel. Im gestreckten Galopp ging es nach Westen. An meiner Seite hielt sich Mary. Ende von Kapitel 1, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 2 von Der Waldteufel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Waldteufel von Robert Kraft. Kapitel 2. Auf der Fährte. Unterwegs änderte sich meine Ansicht über den Fall ganz bedeutend. Der Karthager Hanno wurde ums Jahr 770 vor Christi Geburt ausgeschickt, an der Westküste Afrikas Kolonien zu gründen. Er gibt in seinem Werk Periplus die Beschreibung eines menschenähnlichen Tieres, welches unverkennbar der Gorilla war. Er wurde in das Reich der Fabeln zurückgewiesen. Die Westküste Afrikas wurde ums Jahr 1440 von Europäern bevölkert, und diese hörten wohl, wie die Neger von fürchterlichen Ungeheuern erzählten, welche in den undurchdringlichen Wäldern hausten und welche sie Waldmenschen nannten. Das ist die Übersetzung des Wortes Gorilla. Glaubten ihnen natürlich nicht. Im Jahr 1847 wurde der erste Gorilla von den Missionar Savage am Flusse Gabun gesehen und beschrieben. So haben wir also 4 Jahrhunderte im Lande des Tieres gelebt, ohne zu wissen, dass es überhaupt existiert, seine Annahme als eine Fabel bezeichnet. Oder 2500 Jahre hat es bedurft, ehe bewiesen wurde, dass Hanno kein Lügner war. Über das Innere Australiens wissen wir so gut wie gar nichts. Einige Reisende haben es durchquert, aber immer denselben Weg einhaltend. Sie haben Flüsschen angetroffen, große Grasflächen, Wälder und himmelhohe Gebirge. Wie sieht das andere aus? Niemand weiß es. Pflanzen und Tiere, alles noch unbekannt. Warum nun sollte in Gegenden Australiens, die noch keinen Fuß betreten, nicht ein riesiger, menschenähnlicher Affe hausen? Auch der Gorilla beschränkt sich auf ein nur kleines Gebiet. Der Sommer war äußerst trocken. In die Nähe der Ansiedlungen, also in den Flussbezirk, kamen scheue Tiere, die sich sonst nur im Inneren aufhalten. Zum Beispiel das Riesenkänguru. Sogar das Felsenkänguru hatte sein Gebirge verlassen, um neben den Menschen zur Tränke zu gehen. Warum sollte der Wassermangel nicht auch solch einen noch unbekannten Affen in bewohnte Gegenden getrieben haben? Dann wäre an dem Glauben der Australneger an den Waldteufel etwas Wahres. Und an dem Volksglauben oder Aberglauben ist überhaupt immer etwas Wahres, und wenn es auch noch so krass wäre. Nun, ich hatte Zeit, mehr als die Ingenieure. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen. Spät am Abend erreichten wir die Farm und fanden Mutter und Tochter in Tränen aufgelöst. Trösten konnten wir sie nicht. Sie zogen sich schnell zurück. Harrison, Ralph und die Hirten waren noch nicht wieder da. Das englische Dienstmädchen trug uns Abendbrot auf und salzte es mit ihren Tränen. Ich merkte, wie es die Ingenieure jetzt bereuten, hierher gekommen zu sein, wo sie nichts anderes tun konnten, als fremdes Leid anzusehen, und ich merkte auch, mit welcher Ungeduld Mary die Ankunft des Hauswirtes erwartete. Die Nacht war schon angebrochen, als auf dem Hofe Hufschläge erschollen. Türen gingen auf und zu, wir sahen ein weißes Gewand über den Hof huschen, hörten einen gellenden Schrei, den Mrs. Harrison ausgestoßen hatte, und wir wussten genug. Harrison trat ins Zimmer, sagte kein Wort, grüßte nicht, als sähe er die Gäste gar nicht, stellte die Büchse in eine Ecke, setzte sich, stemmte die Ellenbogen auf die Knie und den Kopf in die Hände. Ich hätte den rüstigen Mann kaum wiedererkannt, so gealtert kam er mir plötzlich vor. Der Chefingenieur nahm zuerst das Wort, sprach ihm Mut ein, man müsse das Kind doch noch finden. »Ja, wenn der kleine Henry tot wäre«, murmelte der unglückliche Vater, und 2 große Tränen rollten langsam über die verwitterten Wangen. »Wenn ich ihn ertrunken aus dem Bache gezogen hätte, dann, aber er lebt vielleicht, in der Gewalt eines Affen oder sonst eines Scheusals. Es ist entsetzlich.« Mit stockender Stimme erzählte er nichts weiter, als dass man die Spur eben nicht habe wiederfinden können. An dem Baume hörte sie auf, und damit war es alle. »Für was hielten Sie denn das Wesen?« »Für einen Affen, einen Waldteufel, einen behaarten Eingeborenen. Gleichgültig, ich suche so lange, bis ich das Scheusal vor der Mündung meiner Büchse habe.« »Warum mag er das Kind denn geraubt haben?« »Ach, schweigen Sie doch, Miss.« »Ich bitte Sie, mir zu antworten«, beharrte Mary hartnäckig. »Können denn die Eingeborenen, deren scharfe Sinne doch so gerühmt werden, die Spur in den Zweigen nicht verfolgen?« »Die könnten es wohl.« »Warum verwenden Sie sie nicht dazu?« »Sie fürchten sich vor dem Waldteufel.« »Alle Schätze der Erde, nein, ein ganzer Sack voll Tabak könnte sie nicht dazu bewegen, dem Waldteufel nachzusetzen. Aber ich kann es. Nicht nur der Squatter, auch alle Ingenieure hoben verwundert den Kopf. Sie hatten bisher Miss Stanhope eben für eine Reporterin gehalten, wie es jetzt solche unzählige gibt. Man wusste, dass sie gut ritt, nichts aber von ihrem Vorleben. Wo ich zu Hause bin, gibt es andere Wälder als hier, und ich habe gelernt, jede Spur zu verfolgen, ob auf der Erde, ob in den Zweigen. Ich erkenne aus der Fährte im Grase, wie viel Enden der Hirsch trägt. Indianer waren meine Lehrmeister. »Hei, wenn Sie das könnten«, rief der Squatter, »nur dieses Scheusal will ich haben, und die Füße will ich Ihnen küssen. Hoffentlich finden wir auch Ihr Kind. Tot oder lebendig, es gilt, lebendig.« »Oder das Ungeheuer hat es ge...« Er vollendete den Satz nicht, knirschte nur mit den Zähnen. Wir verbrachten eine unruhige Nacht. Wohl bei jedem spukte der menschenähnliche Affe, von dem die Wissenschaft noch gar nichts wusste, im Kopf. Am Morgen verlangten wir Pferde. »Reiten die Herren mit?« fragte Harrison unwirsch. »Auf alle Fälle, wir bleiben nicht zurück.« »Können Sie denn im Busch reiten, wenn es eine Hetzjagd gilt?« »Warum denn nicht?« Harrison sagte nichts mehr, gab ihnen aber andere Pferde, welche im Busch groß geworden waren. Wir winkten Mutter und Tochter zu und sprengten davon. Es waren 8 Herren, der alte Harrison, Ralph, ich, 5 Hirten, lauter verwegene Gestalten, die im Sattel zu Hause waren, und Miss Stanhope. Auch Hunde wurden mitgenommen. Mary verlangte, dahin geführt zu werden, wo das Kind geraubt worden war. »Hier saß der alte Neger mit dem Kinde«, erklärte der Squatter. Er hörte einen grunzenden Laut, und als er aufblickte, sah er den Affen, wie sie sagen, auf sich zukommen. Das war zu viel für ihn. Er ergriff die Flucht und ließ das Kind im Stich. Als er sich noch einmal umblickte, sah er den Waldteufel mit dem Kinde dem Wald zueilen. Mary war vom Pferde gestiegen, und obgleich der Boden schon arg zertreten war, erkannte sie sofort einen sehr großen, nackten Fuß. An einer lehmigen Stelle betrachtete sie den Abdruck aufmerksam und maß ihn mit der gespannten Hand. Das heißt, für mich war überhaupt nichts sichtbar. »Es ist ein großer menschlicher Fuß, so groß, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Er hat noch nie einen Schuh getragen, denn die Zehen stehen auseinander, die große Zehe weit ab.« »Nicht der Fuß eines Affen?« »Darüber habe ich kein Urteil. Der Form nach ist es ganz der eines Menschen, eines Riesen, der immer barfuß gelaufen ist.« Ohne sich umzusehen oder zu zögern, ging sie, die Augen kaum am Boden, geradeaus, am Wald entlang und führte uns an einen Baum. »Hier ist er hinaufgeklettert.« »Wahrhaftig, Miss, das ist der Baum«, rief Harrison. »Sie verstehen es besser als ich. Ich hätte die Spur heute nach dem Tau nicht mehr verfolgen können.« »Er ist nur mit einer Hand geklettert.« »Natürlich, weil er das Kind in einem Arme hatte.« »Ich wüsste es auch, wenn mir das nicht bekannt wäre. Ich sehe es, und hier ist ein Haar.« Es war ein rotbraunes Haar, welches Mary von der Rinde löste und uns zeigte, stark und etwas gekräuselt. Auch Affen haben rotbraune Haare. »Not kennt kein Gebot«, fuhr Mary fort, »besonders in der Wildnis nicht.« Sie entfernte die mit Federn an den Halbschaftstiefelchen befestigten Sporen, gab sie mir, löste den Gürtel, an dem immer der Revolver im Futteral hing, ließ sich von einem Hirten das lange Scheidemesser geben, es auf den Gürtel schiebend, hatte im Nu ihren kurzen Reitrock abgestreift, und ehe wir noch richtig sehen konnten, daß sie lederne Reitbeinkleider trug, hatte sie sich schon blitzschnell an dem Baume emporgeschwungen und war unseren Augen in den dichten Zweigen verschwunden. Ein leichtes Knacken verriet, daß sie an dem mächtigen Baume immer höher kletterte. »Hier ist er auf den nächsten Baum gesprungen«, ertönte ihre helle Stimme wie aus dem Himmel herab. »Nun folgen Sie mir. Ich spreche immer, damit Sie meine Richtung einhalten können.« Auch der Squatter war gestern oben gewesen, hatte aber aus geknickten Zweigen den Weg, den der Räuber genommen, nicht erkennen können. Mary bewegte sich so schnell vorwärts, dass wir unsere Pferde immer im Schritt halten konnten, also schneller als ein zu Fuß gehender Mensch. Sie sprach immer diese und jene Bemerkung uns zurufend, so daß wir wussten, welche Richtung sie einhielt, denn sehen konnten wir sie niemals. »Trug das Kind ein schwarz- und weißkariertes Kleid?« rief sie hinab. Harrison bejahte. »Hier hängt ein Fetzen.« »Oh, geben Sie mir ihn. Es ist ein Andenken an mein armes Kind.« »Ich stecke ihn vorläufig ein. Das Tuch würde nicht den Boden erreichen. Hier ist ein halblanges, hellblondes Haar.« »Von meinem Henry.« So fand Mary noch mehreres, was darauf hindeutete, dass das Ungeheuer das Kind immer mit sich genommen hatte. Und wo hätte es auch sein sollen, wenn nicht bei ihm? Dann hätten Mary oder wir es finden müssen. Wir ritten stundenlang zwischen den Bäumen hin. Mary schien keine Müdigkeit zu kennen, die Schnelligkeit ihrer Bewegung verminderte sich nicht. Einmal, als der Wald etwas lichter wurde, sahen wir sie in einer Höhe von 20 Metern wie eine Seiltänzerin über die waagerechten Äste balancieren. Oft bogen sie sich, dass wir glaubten, sie müsste abgleiten. Aber denselben Weg hatte ja schon der schwere Affe zurückgelegt, und dann sprang sie wieder von Ast zu Ast, wie ein Eichhörnchen oder eben wie ein Affe, wenn der Vergleich bei ihr nicht so unpassend gewesen wäre. Dichtes Dickicht nahm sie wieder auf. »Halt! Bauen sich Affennester?« »Jawohl, einige, und ganz besonders der Gorilla«, rief ich hinauf, »wenn er schlafen will. Hier ist so ein Nest gebaut worden.« Ich kletterte hinauf. Harrison und Ralph folgten mir. Starke Zweige waren abgebrochen, ineinander verschlungen und so eine Art von Korb hergestellt worden, welcher sicher auf einem gabelförmigen Ast ruhte. Gerade solche Nester bauen sich die Gorillas für die Nacht. In dem Korbe lagen Eierschalen, Vogelfedern und Überreste von Honig auf Baumrinden. Der Affe hatte also unterwegs Nahrungsmittel gesammelt, was Mary auch beobachtet hatte. Da unter den Bäumen auch Eugenien und Chrysobalanen waren, von denen besonders die letzteren eine große, sehr wasserreiche Frucht tragen, so konnte der Affe wohl auf diese Weise seinen Durst löschen. Die Vögel hatte er gerupft und dann roh gegessen, bis auf Kopf und Füße. »Ich muss mich unbedingt schneller bewegt haben als er«, sagte Mary. »Hier hat er wahrscheinlich übernachtet.« Harrison ließ sich die Haare und den Fetzen Zeug geben, drückte es an seine Lippen, und wir stiegen wieder an die Erde. Ein so guter Turner ich auch war, diesen Weg über den Erdboden hätte ich nicht zurücklegen können. Wenigstens nicht mit solch einer Schnelligkeit. Noch 2 Stunden ging es so weiter, bis dieser dichte Wald von einem solchen aus weit voneinander abstehenden Gummibäumen abgelöst wurde. »Hier ist die Spur«, rief Harrison. In demselben Augenblick glitt Mary auch schon an einem Stamm herab. »Vorsicht, dass wir die Spur nicht verwischen.« Der Affe hatte hier bequeme Rast gehalten und sich nach Menschenart lang ausgestreckt. »Ihr Kind lebt. Hier sind die Füßchen hin und her getippelt.« Der Vater stieß einen Jubelruf aus, als er ihre Wahrnehmung bestätigt fand, und innig küßte er die Stellen, da der Fuß seines Kindes verweilt hatte. Jetzt konnte die Spur am Boden schnell verfolgt werden. Soweit die Pferde ausgreifen konnten, ging es vorwärts, an der Spitze immer Mary. Aber ach, wo blieben die Herren Ingenieure? In Australien gibt es keine Wälder wie bei uns mit Unterholz. Sie gleichen vielmehr künstlich angelegten Parken. Der Boden hat keine Wurzeln und ist nur mit einem Rasenteppich bedeckt. Dennoch ist das Reiten sehr schwierig darin, für ein europäisches Pferd ganz unmöglich, weil es sich wie eine Schlange zwischen den Bäumen hindurchwinden muss, und überall drohen die waagerechten, oft sehr niedrig stehenden Äste der Gummibäume den Reiter abzustreifen. Das im Busch aufgewachsene Pferd weiß Bescheid. Es streckt den Kopf, duckt sich sogar, gleitet darunter hindurch, aber auch der Reiter muss das verstehen. Er muss sich förmlich glatt auf den Leib des Pferdes legen, links und rechts ausweichen, er sieht einen freien Weg, kein niedriger Ast sperrt ihn, er richtet sich auf, da biegt das Pferd, das sich selbst überlassen bleiben muss, aus, um sich durchzuwinden, und wirft sich der Reiter nicht schnell zurück, so dass er mit dem Rücken auf dem Pferd zu liegen kommt, so streift ihn ein Ast ab. Die höchste Reitkunst ist dazu nötig, auf den Stand im Steigbügel darf man sich nicht verlassen, vor allen Dingen aber braucht man die kaltblütige Geistesgegenwart. Ich sah den Chefingenieur, der mich überholt hatte, wie er wie eine riesige Frucht an einem Aste hing, wollte ihn aus seiner Situation befreien, da galoppierten aber schon 4 andere ledige Pferde neben mir, blieben stehen und trotteten zurück, denn das Buschpferd ist so dressiert, dass es zurückkehrt, wenn seinem Reiter ein Malheur passiert. Kein einziger der Herren Ingenieure blieb im Sattel. Harrison hatte es gewusst. Er beorderte 2 der Hirten, bei den Herren zu bleiben. Wir anderen sprengten weiter. Mary ritt wie eine Kunstreiterin. Ihr konnten die gefährlichen Äste nichts anhaben, und ich wusste gleichfalls, die in der Luft schwebenden Klippen zu umgehen. So ging es einige Stunden weiter, bis der Wald einer weiten Grasfläche Platz machte. In der Ferne sahen wir ein kleines Gebirge sich erheben, jedoch war es keine Bergkette. Es lag wie ein Felsenaufbau mitten in der Ebene. »Da läuft er«, rief Mary und gab ihrem Rosse die Sporen, dass es wie ein Wirbelwind dahin flog. Wir sahen eine menschliche Gestalt den Felsen zueilen. Es war zu weit, um etwas Genaueres zu unterscheiden. Nur das war deutlich zu erkennen, dass er etwas Helles im Arm trug, das geraubte Kind. Das Geschöpf rannte aufrecht wie ein Mensch, in großen Sprüngen. Dem Kopfe flatterten lange Haare nach, die ihm bis auf den Rücken gehen mussten. Kein Eingeborener trägt solch lange Haare. Er erreichte die Felsen noch bedeutend vor uns und verschwand darin. Das etwa 2 englische Meilen im Quadrat haltende Gebirge erhob sich jäh aus der Ebene, bestand aus einem weißgelben Gestein. Auch der Boden, keine Spur von einer Vegetation zeigte sich. Dagegen erblickte man überall, wohin das Auge fiel, zahllose Scharen von Ameisen. Der Ameisenfelsen wurde er daher genannt. Diese Gebilde sind eine Spezialität Australiens. Es gibt dort nämlich eine Art von Ton, welcher so weich ist, dass man ihn mit dem Messer schneiden kann, doch nur, wenn man ihn frisch aus der Erde befördert. An der Luft wird er hart wie Bimsstein. Je länger er an der Luft liegt, desto tiefer dringt die Härte ein. Wäre man mit der Spitzhacke tief in das harte Gestein eingedrungen, so hätte man vielleicht noch weichen Ton angetroffen. Er ist porös, Ameisen bauen sich Gänge hinein und benutzen ihn als Wohnung. Doch verdanken diese kleinen Gebirge ihre Existenz nicht etwa den Ameisen, wie etwa die Korallenriffe kleinen Tierchen. Ameisen haben sie nicht aufgebaut, das weiß man bestimmt, doch sonst ist ihre Entstehung unbekannt. Auf dem harten Boden konnte auch Mary die Spur nicht weiter verfolgen. Die Hunde wollten sie durchaus nicht aufnehmen, woraus eben Harrison schloss, dass es kein Eingeborener sein könne, sondern ein den Hunden unbekanntes Tier. Sie liefen mit der Nase am Boden hin und her und widmeten den großen Fußabdrücken nicht mehr Aufmerksamkeit als den unseren. Unbedingt mussten wir eine Rast machen, um etwas Essen zu uns zu nehmen und von dem in Lederschläuchen mitgenommenen Wasser zu trinken. Hatten wir doch schon seit 7 Stunden nichts genossen. In 10 Minuten hatten wir dies getan und uns zugleich beraten, was nun zu tun sei. An das Gebirge grenzte ein Wald. Dorthin begaben wir uns zunächst. Nur einige Bäume standen dicht an dem Felsen, und Mary sagte aus, dass der Waldteufel weder am Boden noch in den Zweigen seinen Weg fortgesetzt hätte. Hier wurde ein Hirte postiert, die anderen umritten teils das Gebirge, teils wurden die wild zerklüfteten und labyrinthähnlichen Felsen abgesucht, wo sich der Räuber sicher versteckt hatte. Oder hatte er es in der Ebene verlassen, so mussten wir sicher die frische Spur finden. Auch ich hätte es gekonnt. Ich gehörte mit zu denen, welche das Gebirge umritten. Den gespannten Revolver in der Hand, das Auge am Boden, ließ ich mein Pferd raschen Trab gehen und lauschte dabei auf jedes Geräusch. Nur der Hufschlag meines Tieres und das Quietschen des Sattels erklang. Nach einer halben Stunde traf ich mit Ralph zusammen, der den anderen Weg geritten war. Auch er hatte keine Spur gefunden, und weder war ein Schuss gefallen, noch hatte ein Pfiff ertönt, zum Zeichen, dass man etwas von der Anwesenheit des Waldteufels im Inneren des Gebirges entdeckt hätte. Wir trennten uns wieder und ritten weiter. So kam ich nach einer Stunde an meinen Ausgangspunkt an, wo der Hirte zurückgelassen worden war, und da lag er am Boden, blutüberströmt, mit zerschmettertem Kopf, der ihm mittels eines großen Felsstückes eingeschlagen worden war. Nur das erkannte ich noch, dass sein Hals fürchterliche Wunden zeigte, von langen Nägeln herrührend. Dann stieß sich ein gellenden Pfiff aus, welcher Mary zu mir rief. »Er hat ihn von hinten überfallen und erwürgt«, rief sie. »Ihn dann erst den Kopf zerschmettert, hier lag einstweilen das Kind. Er hat es wieder aufgenommen. Da läuft die Spur. Fort!« Ich feuerte zwei Schüsse in die Luft ab und jagte ihr durch den Wald nach. An einem Bache, jedenfalls der erste Lauf des Victoria-Flusses, hörte die Spur auf, kam auch am anderen Ufer nicht wieder zum Vorschein. Das Ungeheuer war also mit der Klugheit eines Menschen im Bache gewartet, um seine Spur zu verwischen. Ich ritt an dem anderen Ufer. Eine halbe Stunde verstrich. Wir kamen in eine große Ebene, die von einem dunklen Streifen am Horizont begrenzt wurde, abermals einem Walde. Unsere Begleiter kamen uns nicht nach. »Da ist er«, rief Mary und sprengte in die Ebene. Wieder sahen wir ihn laufen, dem Wald zu, immer noch das Kind auf dem Arme. Jetzt mussten wir ihn einholen. Mary löste ein Lasso, den sie stets bei sich trug und den sie wie der geschickteste Cowboy zu handhaben wußte, vom Gürtel, richtete sich in den Steigbügeln auf und wirbelte ihn um den Kopf. »Lebendig fangen«, schrie sie. Sie war ihm nah genug gekommen. Russell hatte richtig geschildert, es war ein menschenähnliches Geschöpf von riesigen Verhältnissen, über und über behaart, mit langen Kopfhaaren, alles rotbraun. Mary wollte den unfehlbaren Lasso schleudern, da stürzte ihr Pferd. Es war in ein Loch getreten, und in großem Bogen und sich überschlagend wurde die Reiterin abgeworfen. Ende von Kapitel 2, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 3 von Der Waldteufel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Waldteufel von Robert Kraft. Kapitel 3. Tier oder Mensch? Tödlich erschrocken und den Waldteufel vergessend, sprang ich aus dem Sattel und beugte mich über die regungslos Daliegende. Aber schon schlug sie die Augen auf. »Fort, fort«, drängte sie, sich aufrichtend. »Sie können ihn noch einholen, ehe er den Wald erreicht, aber keine Waffen gebrauchen, lebendig!« Da ich sah, dass Mary unverletzt war, wenigstens scheinbar, saß ich mit einem Satz wieder im Sattel und sprengte weiter. »Steh, oder ich schieße!« schrie ich, als hätte ich einen Menschen vor mir. Das Ungeheuer wendete in der Tat den Kopf, blieb stehen, ließ das Kind fallen und drang auf mich, der ich schnell abgesessen war, ein. Ich hatte die Büchse in der Hand, und der Anblick dieses behaarten, riesenhaften Ungeheuers mit den gefletschten Zähnen wirkte so auf mich ein, dass ich einen Augenblick die Besinnung verlor, sogar mit Furcht erfüllt wurde. Im Nu war er bei mir, die herkulischen Arme ausgestreckt, und schützend hielt ich den Lauf der Mündung vor. Ehe ich wusste, was jetzt geschah, hatte er die Mündung zwischen den Zähnen. Ich hätte nur abdrücken brauchen, so wäre der Affe, oder was es sonst war, eine Leiche gewesen. Aber ich drückte nicht ab. Zudem hatte er sofort den Stahllauf zwischen den Zähnen zusammengequetscht, was die Gorillas ebenfalls immer zu machen versuchen, als wüssten sie, dass aus der Mündung die todbringende Kugel fliegt. Riss mir das Gewehr mit unwiderstehlicher Kraft aus den Händen und hatte mich um den Hals gepackt. Ich fühlte, wie messerscharfe Krallen mir ins Fleisch drangen, sah dicht vor meinen Augen die fürchterlichen Zähne, die rot unterlaufenen Augen, fühlte den heißen Atem, hörte ein schreckliches Grunzen und besaß noch so viel Kraft, auch seinen Hals zu packen und die Zähne von mir abzuhalten, die sich jedenfalls in meine Kehle schlagen wollten. Es war ein entsetzlicher Ringkampf, und mir versagte unter dem eisernen Griff der Atem. Alle meine Ring- und Boxerkünste nutzten mir bei diesem Ungetüm nichts. Ich unterlag, fühlte, wie mit den Kräften meine Besinnung schwand. Da lockerte sich sein Griff, die Arme wurden unter einem schauderhaften Gebrüll wie von einer fremden Gewalt an seinen Körper gezogen, und so war es in der Tat. Mary hatte ihm von hinten das Lasso übergeworfen und zog die Schlinge zusammen. Ich war frei und half ihr, den langen Lederriemen noch mehrmals um seine Arme zu winden. Er gebärdete sich wie eben ein wildes Tier. Indem ich ihm ein Bein stellte, warf ich ihn mit einem Ruck zu Boden, wobei er mir mit dem zolllangen Nagel seiner Zehe das Beinkleid von oben bis unten aufschlitzte. Dann banden wir ihm noch die Füße, und so lag er am Boden, sich krümmend und windend, emporschnellend, mit den Maule schnappend und dabei ein furchtbares Gebrüll ausstoßend. Wir waren so in den Anblick des sonderbaren Geschöpfes versunken, dass wir das Kind ganz vergessen, auch den Harrison nicht gesehen hatten, der mit den übrigen unterdessen angekommen war. Der alte Squatter wollte sich mit gezücktem Jagdmesser auf den haarigen Teufel werfen, um Rache zu nehmen. Sah er doch sein Kind nicht, welches vom hohen Grase verborgen wurde. Ich hielt ihn zurück. »Ihr Kind ist da. Wo ist es?« Wir eilten hin und fanden es am Boden sitzend, unverletzt, nur die Kleider arg mitgenommen. Es weinte nicht einmal, jubelte laut auf, als es den Vater sah, und lief ihm entgegen. Harrison presste es weinend an seine Brust und untersuchte dann mit zitternden Händen den Körper des Kleinen. Er zeigte nicht einmal einen blauen Flecken. Leider war Henrys Sprache noch nicht so weit entwickelt, dass er uns hätte erzählen können. »Mann«, sagte er nur, auf den Waldteufel deutend, der noch immer in seinen Fesseln schäumte. »Toter Mann, Henry viel Honig und Ei. Honig und Eier hatte er ihm gegeben. Er war in seinen Augen ein guter Mann, hatte ihm nichts zuleide getan. Und das veranlasste den Vater, das Scheusal mit anderen als mit zornigen Augen anzusehen. Ja, es war ein richtiges Scheusal, aber es war kein Tier, sondern ein Mensch, wenn er auch auf der tiefsten Stufe stand. in Zügen und Augenausdruck den tierischen Charakter verratend. Das Gesicht von einem Barte umwuchert, der bis an den Leib ging, war doch ein menschliches, die Nase, die Zähne, Kiefer und alles, auch die Gliedmaßen. Über und über behaart war er nicht, so zum Beispiel auf den Knien und an den Händen, am Hals oder am Rücken nicht, oder doch ganz spärlich, dagegen waren Brust, Beine, Arme und Leib in einen dichten Pelz von rotbraunen, gekräuselten Haaren gehüllt. Ich schätzte ihn auf eine Länge von 6,5 Fuß. Wir hatten es mit einer Spezies Mensch zu tun, die bisher noch nicht bekannt war und die sonst nur im Inneren von Australien lebte. Sie kannten keine Kleidung, besaßen kein Schamgefühl, keine Waffen und schienen auch keiner ausgebildeten Sprache mächtig zu sein, mit der sie sich unterhalten könnten, höchstens durch Bellen oder Heulen nach Art der Tiere. Ihr Körper wurde vor dem Unbilden der Witterung durch einen mangelhaften Pelz geschützt, wie zum Beispiel auch der Gorilla an Händen und im Gesicht keine Haare hat. Wo die Haut sichtbar wurde, da war sie dunkelbraun, pergamentähnlich und spröde. Dass sich diese Menschen nur von rohen Früchten und rohem Fleisch nährten, war selbstverständlich, hatten wir doch schon Überreste von Vögeln gefunden. Gern hätte ich die Rippen gezählt, aber ich wagte es nicht, denn wenn die Hand zwischen diese Zähne kam, war sie ab. Es ist äußerst interessant zu wissen, dass das Skelett des Gorillas dem des Menschen am ähnlichsten ist, obschon es 13 Rippenpaare hat, während der Orang-Utan wie der Mensch nur 12 besitzt, ihm sonst aber weniger ähnelt als ersterer Affe. So hatten die Australneger also ganz recht, wenn sie von Waldteufeln sprachen. Das war ein Tier und doch kein Tier, ein Mensch und doch kein Mensch. Mancher Gebildete hätte das wilde, riesenstarke Geschöpf für eine Ausgeburt der Hölle, für ein Kind des Teufels gehalten, von einer Hexe mit ihm erzeugt. Ich machte den Leuten klar, was ich von dem Wesen hielt. Mary war sofort damit einverstanden, ihn mitzunehmen und ihn nach New York überzuführen. In die Ehre, eine neue Menschenart entdeckt zu haben, teilten wir uns. Dann war es Sache der Forschungsreisenden, andere solche Tiermenschen im Inneren Australiens aufzusuchen. Um uns vor seinem Gebiss zu sichern, umschlangen wir den Kopf mit Riemen, so dass der Unterkiefer nach oben gepresst wurde. Eine ganz gefährliche Arbeit. Ein Hirte musste sein Pferd hergeben. Wir hoben ihn auf den Rücken, schnallten ihn fest und traten den Rückweg an. Da es schon spät war, mussten wir im Freien übernachten. Als der Waldteufel, wie ich ihn nennen will, das Feuer aufflackern sah, fürchtete er sich, was man noch nie bemerkt. Brot und getrocknetes Fleisch verschmähte er, rührte überhaupt nichts an, auch nicht, als wir ihm einen lebendigen Papagei vorhielten. Dagegen trank er Wasser aus einer Flasche, die ihm vor den Mund, nachdem wir die Bande gelockert hatten, gehalten wurde. Als sich aber ein Hirte den Spaß machte, statt der Wasserflasche ihm eine solche mit Whisky an den Mund zu führen, spie er den scharfen Trank unter Zeichen des Ekels aus und begann zu toben. Am anderen Mittag erreichten wir die Farm, wo wir noch die staunenden Ingenieure vorfanden. Ich verzichte darauf, die Freude zu schildern, als Mutter und Schwester das gerettete Kind in ihre Arme schlossen, wie sie uns dankten. Harrison besaß ein Verlies, in dem er früher wilde Dingos gehalten hatte, um mit ihnen Züchtungsversuche zu machen, und in dieses kam der Waldteufel. Durch die Gittertür konnte ihm alles hineingegeben werden, außerdem vermochte man ihn noch durch ein an der Decke angebrachtes Loch heimlich zu beobachten. Harrison wollte nichts weiter mit dem Unhold zu tun haben. So hatten nur Mary und ich Anrecht auf ihn. Der Chefingenieur unterredete sich mit den übrigen Herren und bot mir dann immer höhere Summen, wenn ich das Geschöpf ihm überließe, um es nach London zu überführen. Allein wir ließen uns nicht darauf ein. Mary bestand darauf, dass er in Amerika ausgestellt werden solle. Die Ingenieure mussten abreisen, wir blieben, um den Waldteufel noch einige Zeit so zu beobachten. Er benahm sich gerade wie ein wilder, scheuer Affe, lief im Käfig hin und her, kauerte sich in einer Ecke, suchte sich Ungeziefer ab, mit dem er reichlich gesegnet war, schlief in der Nacht ausgestreckt auf dem Heulager und beobachtete alles, was auf dem Hofe vorging, mit gespannter Neugier, was man seinen Zügen deutlich ansah. Lachen konnte er nicht, hatte freilich auch keinen Grund dazu, so glaubten wir wenigstens erst anfangs. Lachen kann nur der Mensch. Wir hörten nichts anderes aus seinem Munde als Grunzen, eine Art von Bellen und jammerndes Geheul. Brot und gekochtes oder gebratenes Fleisch rührte er nie an. Ebenso wenig ein Gemüse, alles andere aß oder vielmehr verschlang er mit behaglichem Grunzen. Bei rohem, blutigem Fleisch zeigte er die Gier des Raubtieres. Summte ihm eine Fliege um die Nase, so fing er sie und steckte sie in den Mund. Frösche und Eidechsen verzehrte er gern, den Ratten und Mäusen, die es in dem Verlies genug gab, stellte er nach, riss sie auseinander, fraß das Fleisch, nagte das Fell ab und warf es hinaus. Eier sog er aus, Zucker und Honig waren ihm Leckerbissen. Näherte sich ihm ein Mensch, so zog er sich in die Ecke zurück und knurrte, kamen dagegen Kinder, ein Hirte war verheiratet, herein, so sprang er schnell an die Gittertüre, und dann nahmen seine wilden Züge einen förmlich freundlichen Ausdruck an. Er verzog den Mund wie zu einem Lächeln, steckte den Arm heraus und gab gutmütige Töne von sich, als wolle er sie ganz zu sich heranlocken. Einen Hund, den man zu ihm ließ, erwürgte er in der Nacht und fraß ihn an. Sein Mienenspiel war ein bewegliches. Oftmals, wenn er auf dem Hofe etwas sah, etwa wie ein Arbeiter seine Pfeife anzündete, war darin Staunen zu lesen. Wir gaben ihm allerhand Sachen hinein, Kleidungsstücke, Stiefel, Spiegel, ein Messer, eine Pfeife Tabak, Streichhölzer, Flaschen, einen Kamm und anderes. Solange jemand davor stand, tat er, als bemerke er gar nichts, er knurrte, glaubte er sich aber unbeobachtet, so benahm er sich ganz anders. Dann zog er die Kleider, die Stiefel an, freilich ganz verkehrt, sah in den Spiegel, kämmte sich, und da hörten wir ihn auch richtig lachen, allerdings das blöde Lachen eines Wahnsinnigen. Jetzt nahm ich bestimmt an, dass er ein Mensch war. Er gewöhnte sich schnell an Branntwein und war dann gierig dahinterher. Dass er Branntwein trank, war für uns eine große Wichtigkeit. So besaßen wir ein Mittel, ihn zu betäuben, wonach wir den Käfig und ihn untersuchen konnten, natürlich immer mit der größten Vorsicht. Ende von Kapitel 3, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 4 von Der Waldteufel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Waldteufel von Robert Kraft. Kapitel 4. Tom Jersey. Wir berieten uns, wie wir ihn nach der nächsten Hafenstadt bringen und seine Überführung nach New York bewerkstelligen konnten. Es musste mit Gewalt geschehen, wie man ein Raubtier transportiert. Das Beste war, wir besorgten erst einen starken Käfig. Es kamen nun die Hirten vom Rindertransport zurück und staunten das Wundertier ebenfalls an. Gerade so lang und so stark wie der Tom, meinte ein alter Hirte, als sich der Waldteufel einmal hoch aufrichtete. Und wenn der Tom, der Mann stockte, stutzte, erschrak und schlug sich dann mit der Faust vor die Stirn. »Heiliger Gott, wenn das Tom wäre«, schrie er. Wir erfuhren Folgendes. Vor fast 20 Jahren musterte ein Gelehrter in Adelaide Leute an zu einer Forschungsreise ins Innere Australiens. Zu solchen Expeditionen nimmt man mit Vorliebe Seeleute, wenn sie auch schlechte Fußgänger sind. Aber sie ertragen wechselndes Klimagut, sind an Strapazen gewöhnt, gehorsam und vor allen Dingen praktisch. Sie wissen, mit allem Handwerkszeug umzugehen, Zelte herzustellen und, da man auf solchen Expeditionen gewöhnlich auseinanderlegbare Boote mit geteertem Segeltuchüberzug mitnimmt, so sind sie hierbei am besten zu verwenden. Tom Jersey, ein wahrer Riese von Gestalt und Kraft, war Matrose und hatte seine Familie in Adelaide, wo die Expedition ausgerüstet wurde. Zu jener Zeit hielt er sich gerade dort auf und ließ sich auch anwerben. Die Expedition drang weit vor. Eines Tages ging Tom mit anderen auf die Jagd und kam nicht wieder zurück. Alles Suchen war vergeblich. Er musste sich verirrt haben, was in der wasserlosen Gegend gleichbedeutend mit dem Tod war. Man gab ihn auf. Der Gelehrte zahlte bei seiner Rückkehr der unglücklichen Familie eine kleine Summe aus. Als ich das hörte, fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Wie kam es nur, dass ich noch nicht daran gedacht hatte? Dieser Waldteufel war ein Mensch, ein richtiger Mensch, der nur verwildert und so zum Tiere herabgesunken war. Dass solche Menschen existierten, ist nichts Neues. In allen 5 Weltteilen hat man sie gefunden, in Russland zum Beispiel in den gewaltigen Wäldern. Dreierlei kann die Ursache sein, wie ein Mensch verwildert und auf die Stufe des Tieres herabsinkt, also noch unter die des rohesten Volkes. Das geht meist umso schneller, je geistig höher entwickelt der Mensch ist. Danach wäre auch Robinson Crusoe, den wir alle so gern gelesen haben, unmöglich gewesen, und wir haben doch so viele Beispiele, dass Schiffbrüchige jahrelang ein Menschenalter auf einer Insel gelebt haben, ohne ihren Verstand zu verlieren, vielmehr haben sie ihn recht tüchtig angestrengt und ihn ausgenützt. Das ist auch etwas ganz anderes. Nicht die Einsamkeit und die Furcht macht den Verirrten immer wahnsinnig und dadurch zum Tiere, sondern das beständige Suchen und Nichtfinden. Robinson wusste, dass er auf seiner Insel einsam und verlassen war, fügte sich in sein Schicksal und suchte es zu verbessern. Auch die außerordentliche Behaarung war nichts so Auffallendes. Es ist eine Tatsache, dass geistig tiefer stehende Menschen immer mehr Haarwuchs haben als höher stehende. Die viel verspottete Glatze ist immer das Zeichen einer höheren Intelligenz. Nicht umsonst sind so viele Gelehrte Kahlköpfige. Der alte Hirte sagte, »Tom hatte ein so gutmütiges Gesicht, und dieser sieht eben wie ein wahrer Teufel aus.« »Hatte Tom braunes Haar?« »Hellbraun, und das ist ja fast rot.« »Der Einfluss der Sonne.« »Hatte Tom starken Bartwuchs?« »Ja, den hatte er. Auch an der Brust war er behaart.« »Hatte er nicht irgendein Zeichen an sich?« »Warten Sie.« »Ja, am Arm einen tätowierten Anker, auf der Brust ein Schiff.« Ich gab dem Waldteufel so viel Branntwein zu trinken, bis er berauscht umfiel und betrat den Zwinger. So war nichts zu sehen. Auf der Haut unter den Haaren lag eine Schicht Schmutz. Ich holte Rasiermesser und Seife und barbierte die betreffenden Stellen. »Gott, mach mich blind! Es ist Tom Jersey!« schrie der Hirte entsetzt. Anker und Schiff waren da. Wir trieben nun Eisenstangen auf und schmiedeten selbst einen Käfig zusammen, der nichts zu wünschen übrig ließ. In Adelaide lebten noch seine Frau und ein erwachsenes Kind. Es war ein Weg von 50 deutschen Meilen. In 6 Tagen hatten wir ihn zurückgelegt. Der auf dem Wagen stehende Käfig wurde verhängt. Ohne Aufsehen zu erregen, langten wir in dem Irrenhaus von Adelaide an. Ich gab den Ärzten Erklärung ab. Tom wurde hierauf in einer Zelle untergebracht. Bei seiner Abreise vor 20 Jahren hatte er einen kleinen Sohn zurückgelassen, an dem er mit außerordentlicher Zärtlichkeit gehangen hatte. Henry musste in ihm eine Erinnerung geweckt haben, offenbar hatte er das Kind nur geraubt, um ihm seine Liebe angedeihen zu lassen. Toms Sohn wurde benachrichtigt und gerufen. Zuerst kam sein Weib, eine weißhaarige Frau. Tom hatte von kundigen Wärtern die Zwangsjacke anbekommen und war zur Vorsicht auch noch auf dem Stuhle festgeschnallt worden. Die alte Frau trat ängstlich in die Zelle und erkannte ihn trotz der furchtbaren Veränderung sofort wieder. Wir hatten ihn schon bei seinem Namen angeredet, allein ohne jede Wirkung. »Tom, kennst du mich nicht mehr, Tom? Ich bin doch Anna, deine Frau.« Bewegungslos saß der Unglückliche da, aber seine Augen quollen hervor. Man sah es ihm an, wie furchtbar die Gedanken hinter der Stirn arbeiteten. Zum ersten Mal brachte er menschliche Worte über seine Lippen. »Anna, Anna, Anna«, murmelte er in einem Fort. »Lasst den Sohn kommen«, sagte der Arzt. Ein junger Mann trat ein. Er kannte ihn nicht, konnte es ja auch gar nicht. »Kennst du denn den nicht?«, sagte die Frau. »Das ist doch der George.« Da begann der Unglückliche mit Macht in seinen Banden zu reißen. Er tobte und plötzlich brach er in Tränen aus. Und weinen kann nur der Mensch. Allein dabei blieb es auch. Die Vernunft bekam er nicht wieder. Als ich ihn einige Tage später besuchte, das heißt ihn nur von außen durch die Klappe beobachtete, waren Frau und Sohn bei ihm. Er ging frei in der Zelle umher, trug Kleidung, Bart, die Kopfhaare und Nägel waren gestutzt. Zubereitete Nahrungsmittel verschmähte er noch immer, höchstens aus der Hand seiner Angehörigen nahm er sie, aber nur mit Widerwillen und suchte sie womöglich heimlich zu beseitigen. Sobald er allein war, riss er die Kleidungsstücke wieder vom Leib, ließ sich auch nur von seiner Frau anziehen. Ich musste weiterreisen. Was ich nun erzähle, erfuhr ich erst nach vielen Jahren. Der Unglückliche war und blieb wahnsinnig, wurde aber still und harmlos, so daß er in das Haus seines verheirateten Sohnes, eines Tischlermeisters, kommen konnte, wo auch die Mutter wohnte. Die Erinnerung war ihm völlig geschwunden. Er lernte von Neuem, wie ein Kind sprechen, gewöhnte sich an zubereitete Kost, verschmähte rohes Fleisch, betrug sich überhaupt sonst ganz wie ein vernünftiger Mensch. Das Schrecklichste war ihm, allein zu sein. Die Einsamkeit fürchtete er über alles. Am wohlsten war ihm, wenn es recht laut um ihn herum zuging und wenn recht viele Menschen sprachen. Am liebsten beschäftigte er sich mit den Kindern seines Sohnes. Überhaupt war er ein großer Kinderfreund, doch auch mit einem solchen wollte er nicht allein sein. Wie schon erwähnt, konnte er sich auf gar nichts mehr besinnen. Nicht auf sein Vorleben, nicht auf die Expedition, nicht auf die 20 Jahre seiner Einsamkeit. Es war, als ob er von Neuem geboren worden wäre, war auch kein sprechendes, unvernünftiges Tier, etwa ein Papagei, sondern wie ein Kind in den Anfangsstadien, etwa von 3 Jahren. Seine Frau starb bald, er weinte nicht, klagte nicht, fragte nur immer, wo Anna sei, und man musste ihn mit ihrer baldigen Wiederkunft trösten. Aber er wollte seitdem nicht mehr essen, verfiel rasch, und kaum eine Woche später schloss auch er die Augen für immer. Ende von Kapitel 4, gelesen von Jack Weber. Rheinberg. Ende von Der Waldteufel von Robert Kraft.